Morning. Guten Morgen. Hope you slept well. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. I did not. Ich nicht. Because I had a nightmare. Denn ich hatte einen Albtraum. And I've been trying to figure out all day long if it was a prophetic nightmare or just a nightmare. Nun suche ich den ganzen Tag herauszufinden, ob es ein prophetischer Albtraum war oder nur ein Albtraum. Did you know, Daniel, that there are prophetic nightmares? Hast du gewusst, Daniel, dass es prophetische Albträume gibt? Did you know that? Wusstest du das? They're in the Bible. In der Bibel. Nebuchadnezzar had one. Nebuchadnezzar hatte einen. That was a nightmare. Hekel for you. Das ist ein Albtraum. But it was God speaking to him. Aber Gott sprach zu ihm. There are prophetic nightmares. Es gibt prophetische Albträume. But anyhow. Wie auch immer. Even if I don't sleep well, I'm still a happy guy. Auch wenn ich nicht gut schlafe, dann bin ich immer noch ein glücklicher Kerl. Look, Paul made it his highest goal to really know him. Für Paulus war es das höchste Ziel, ihn wirklich zu kennen. He expressed this with very strong and very graphic words. Er drückt dies mit sehr starken und bildlichen Worten aus. Do you know what I found out? Weißt du, was ich herausfand? I found out that people have lots of problems because simply they don't know the Lord. Ich fand heraus, dass die Menschen viele Probleme haben, weil sie ganz einfach den Herrn nicht kennen. I'm not talking about non-Christians. Ich spreche nicht von Nicht-Christen. I'm not talking about people who are not saved. Ich spreche nicht von Menschen, die nicht gerettet sind. I'm talking about Christians. Ich spreche über Christen. You know, and people think they know the Lord, but they don't really know him. Leute denken, dass sie den Herrn kennen, aber sie kennen ihn nicht wirklich. Look what Paul said in verse 10 of Philippians chapter. Schau, was Paulus in Vers 10 vom Kapitel 3 im Philipperbrief sagte. After he goes on this whole thing that everything is garbage and he suffers the loss of everything. Nachdem er erwähnte, dass alles Abfall ist und er alles loswerden will. Look what he says in verse 10. Schau, was er in Vers 10 sagt. He says, "Oh, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death." Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Now listen, my friend. Nun höre zu, mein Freund. When I read this, als ich das las, and this is what happened to me on the bus on that Sunday morning in July of 85. Und das passiert, als ich dies las im Bus, Sonntagmorgen im Juli 1982. You know, I was on the bus. Ich war im Bus. And these words gripped me. Und diese Worte ergriffen mich. You know, when Paul says, "Oh, that I may know him." Wenn Paulus sagt, oh, möge ich ihn kennen. He uses one of several words which in the Greek language we have for know. Da gebraucht er eines von verschiedenen Worten, die es im Griechischen für kennen gibt. And the word to know is not an intellectual knowledge. Das Wort kennen ist nicht intellektuelles Wissen. It is an experiential knowledge. Es ist ein erlebtes Wissen. It is the exact same words that the Jews used for sexual intercourse. Es ist genau das gleiche Wort, das die Juden für Geschlechtsverkehr brauchten. So when a Jew would say, "Tonight I'm going to know my wife." Wenn ein Jude sagte, heute Nacht werde ich meine Frau erkennen. He would actually mean, "Tonight I'm going to experience my wife intimately." Dann meinte er eigentlich, dass er seine Frau intim erleben wird. And you know what the interesting thing is? Weißt du, was das Interessante ist? The grammar that Paul used here. Die Grammatik, die Paulus hier verwendet. He uses it in an active voice. Ist in einer aktiven Form. So here's what he's really expressing. Hier ist, was er wirklich ausdrückt. There is a deep desperation inside of my heart. Da ist ein tiefes Verlangen in meinem Herzen. To do everything possible. Um alles Mögliche zu machen. To actively experience Jesus Christ. Um Jesus Christus aktiv erleben zu können. To know him by experience. Ihn durch Erleben kennen. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Do you know Jesus the healer? Kennst du Jesus den Heiler? Do you know Jesus the provider? Kennst du Jesus den Versorger? Do you know Jesus the bridegroom? Kennst du Jesus, den Bräutigam? Do you know the Jesus that satisfies every part of your soul? Kennst du Jesus, der jeden Teil deiner Seele befriedigt? Do you know the Jesus that has conquered your heart? Kennst du Jesus, der dein Herz erobert hat? You know, we are too quickly satisfied with a mental knowledge of Jesus. Wir sind zu schnell mit einem mentalen Wissen über Jesus befriedigt. Paul was not. Paulus war es nicht. Paul says, "Everything inside of me cries out that I will experience him more and deeper." Alles in mir schreit, dass ich ihn erleben will, mehr und tiefer. You know, this needs to be what happens inside of us. Genau dies muss in unserem Innen passieren. That we become people who are so desperate to truly experience him. Dass wir Menschen sind, die so verzweifelt sind, ihn richtig zu erleben. Once this becomes a heart cry and a heart attitude. Wenn dies einmal ein Herzensschrei und eine Herzenshaltung wird. You know what's going to happen? Weißt du, was passiert? We're going to just do the same thing that Paul did. Wir werden genau das gleiche tun wie Paulus. Suddenly our values begin to shift. Plötzlich beginnen unsere Werte sich zu ändern. Suddenly the thing that was gold to us is now nothing else but poop. Plötzlich wird etwas, das Gold für uns war, nichts anderes als Scheiße. Suddenly the things we would have never let go of, now we don't even consider. Plötzlich beachten wir die Dinge, die wir nie loslassen wollten, nicht mehr. Think about it. Denk darüber nach. You know, we just recently talked to somebody about working for us, for our ministry. Kürzlich sprachen wir mit einer Person, die mit uns in unserem Dienst mitarbeiten wollte. And although I consider it very important that we treat our people with honor and well. Obwohl ich es sehr wichtig erachte, unsere Leute mit Ehre und Respekt zu behandeln. But our ministry is not at a position where we can pay that person a very high salary. Ist unser Dienst nicht in der Lage, dass wir dieser Person einen sehr großen Lohn zahlen können? But we do believe that we need a person like this so that we can preach the gospel the way we do. Doch wir glauben, dass wir solch eine Person brauchen, damit das Evangelium weitergepredigt werden kann. So of course in the conversation we talked about the salary and what she earns now and all this stuff. Im Gespräch sprachen wir über den Lohn, wie viel sie jetzt verdient und all diese Dinge. Actually, I talked to two people in just a couple of weeks. In den vergangenen Wochen sprachen wir tatsächlich mit zwei Leuten. And both of them had the same attitude. Und beide hatten die gleiche Haltung. I really want to be part of what God is doing through you guys, and I'm willing to earn less. Ich will wirklich Teil davon sein, was Gott durch euch macht, und ich bin gewillt, weniger zu verdienen. You know, here is what I said to Vinicius. Folgendes sagte ich zu Vinicius. We want people with these kind of values. Wir wollen Menschen mit solchen Werten. We will honor them the moment it will be possible. We will honor them financially too. Wenn es möglich sein wird, werden wir sie auch finanziell ehren. Because they have a value system that we believe and we stand for. Weil sie ein Wertesystem haben, für das wir stehen und das wir glauben. Why? Warum? Because it's all about experiencing him. Weil es darum geht, ihn zu erleben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.